from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Oh, selber gemacht. Natürlich nicht. zusammengekippt. Du kochst nie, Mann. Du kochst nie. Ja, das ist mit zu viel Hassel, Mann. Ey, für dich alleine kochst du halt nicht. Hä? Für mich alleine koche ich nicht. Ja, das stimmt. Das ist echt nervig. Da gebe ich dir recht. Wenn man gemeinsam was kocht. Dann ich koche Salat. Du kochst Salat. Das ist auch nicht schlecht. Ja, wollen wir reinhauen? Okay, so. Was ich aber richtig geil fand. Geschnappt. Boah, ey, ich freue mich so sehr auf unser Treffen. Ich werde so hart vorbereiten, Mann. Wir werden uns eine Kiste Füchschen kaufen, so wie letztes Mal. Irgendwie Hardcore-Koffeintabletten und Spiele reinziehen, bis zum geht nicht mehr. Pizza 200 Leberwurstbrote schmieren. So. Gut, gucken wir gerade mal hier. Klappt das eigentlich? Hörst du mich jetzt besser? Ich höre dich super. Mikro? Ich höre dich super. Nice. Ja, ich bin ready. Ja, ich schließe noch mal kurz ein paar Sachen gerade hier. Warte mal, gib mir mal eine Sekunde. Ich optimiere es ein bisschen. Wie geil ist denn unser Matchup, Mann? Sag mal ganz ehrlich. Macht boah, mega Spaß. Junge, ist das eng. Alter. Ey, ich gucke. Ich könnte so kotzen, dass ich nur noch Joaquino und Kylo Quinn habe heute. Kylo Quinn und Greg Robinson, den dritten, Mann. Mann, Alter. Ich habe Evan Fournier, J.J. Redick, Darren Collison und irgendwen anders. Ich hab sogar aber die schon, Sache ist, ich habe halt keine Blocks und Rebounds. Ja, aber Phil, ich habe sogar schon überlegt, ob ich alle auf die Bank setze, in der Hoffnung, dass du verkackst. Nein, aber das ist die Sache. Übrigens, ich würde jetzt noch irgendwen adden, der heute spielt, Marius. Geht nicht. Und das ist sehr nett. Hast du alle Ads schon? Geht leider nicht mehr. Nein, wir haben das doch so eingestellt, dass wenn man jemanden addet, dass das erst für den nächsten Tag zählt, damit niemand irgendwie nachts irgendwelche Faxen macht oder so. Oh nein, lass mich checken, ob ich schnell genug gemacht habe. Ich wollte nämlich noch... Nein! Man muss immer bis mir zum Vortag 20... Ich bin so ein cheeky Bastard. Ich habe mir insgesamt 3 Leute für einen Tag nur geaddet. Ein Amir Johnson Rental für 6 räudige Punkte, 3 Rebounds und einen Assist. Zählt und einen Block. Heute wieder rausgeworfen. Zählt leider nicht. Doch, habe ich ja gestern Nacht aufgestellt. Ich wollte mir heute Matt Barnes holen, Mann. Boah, den also, ey, wir müssen sie jetzt durchgehen. Warte. Ich habe nämlich, ey, du kannst dir nicht vorstellen, was ich alles mache. Ich mache während der Arbeit Junge, Screenshots. Ich gucke jeden Tag. Ich kenne dein Team besser als mein Team. Ey, ich habe 3 Tabs auf. Einen von unserem Matchup, einen von deinem Team und einen von meinem. Ich mache immer einen aktuellen Screenshot von meinem ganzen Team und gehe dann drauf, drück Refresh und guck, wie sich's verändert. Oh, ein offensiver Rebound mehr, ein Steal mehr, fuck, ein Foul mehr und sowas. Ich mach das alle 5 Minuten, Mann. Die ganze Woche über. Rondo, dieser verdammte Hundesohn, Mann. Nein, Mann, du solltest dich freuen. Weißt du, was heute was? Passiert ist? Erst macht der Triple-Double, gestern macht er 2, 2 und 2. PJ Tucker hat einen Technical bekommen, Mann. Damit steht's unentschieden und ich hab einen Punkt verloren. PJ Tucker! Gegen die Warriors, Mann. Aber bei mir spielt heute nur Hundescheiße, Mann. Das darf nicht ja, sein. Ja, aber ich sag dir, okay, Double-Doubles führst du mit einem. Bist du ziemlich favorisiert, weil Double-Double mit Assist ist super schwierig. Okay? Wer soll das bei mir bekommen? Fournier kriegt nie ein Double-Double. Redick holt nichts außer Punkt. So, Technicals. Unentschieden. Bleibt unentschieden. So. Fouls hast du gewonnen, genau wie Turnover. Meins, Turnover meins. Blocks wirst du so gut wie gewonnen haben, weil ich habe keine Guards, die Blocks wollen. Oh, Quinn und Noah werden vielleicht noch 2 heute raushauen, das sollte dann reichen. Steals müsstest du eigentlich gewinnen, weil ich habe keine Guards mehr. Assists bin ich durch. Rebounds bin ich durch. Offensive Rebound nicht. Wird eng. Ja. Punkte wird richtig eng. Weil ich bin zwar 50 vor, aber du hast hier Redick und so diese ganzen Wichser. Und Fournier. 3 Punkte wird auch richtig eng. Wie viele Punkte machst du denn? Gib mir mal ein Over-Under von deinen 3 Jungs. Wie viele Punkte? Unter 30. Robinson macht 12, O'Quinn macht 8 und Noah macht 4. Also mehr als 5,80. 24. Wenn es gut läuft, mache ich 5,85. Das heißt, du musst 70 Punkte heute aufholen. Das ist nicht ohne. Ja, ist nicht wenig. Wenn aber Reddick und Fournier 25 machen. Ich hoffe ja, dass du in deiner Three-Point-Percentage noch ein bisschen fällst, weil bei mir wird kein einziger heute mehr einen Dreier werfen. Ja, ja, genau. Ja, kann gut sein. Das könnte deins werden. Noah, Reddick wurde übrigens ein Spiel geschont und Jokic hat 2 Spiele verpasst. Hat mir das Genick gebrochen. Ja. Jokic war so gut drauf. Ich hab Tony Parker in einem Anfall von Hass für Kyle O'Quinn eingetauscht. Ich lag nachts im Bett und hab auf mein Kissen eingeschlagen und dann sofort, ich hab die Kurzschlusshandlung, da hab mir sofort Kyle O'Quinn geholt. Fick dich, Mann! Ja. So, Free Throw Percentage ist auch deins. 10% hole ich nicht auf. Das ist Quatsch. Boah, Dreier ist auch so eng, Mann. Also es ist echt, du hast viele, aber Reddick ist für 4 easy dabei. Field Goals Pony made, ist für 3 dabei. Noch holen. Ja, eben. Das Schlimme ist, oder das Geile ist eigentlich, bei diesem Matchup geht's nur um Ego, Mann. Weil das bringt uns beide in der Tabelle, egal wer gewinnt, bringt uns null weiter. Ja, ich weiß. Das ist halt die Sache, ne? Wenn 7-7 steht, 8-6, 9-9, ja gut, 9-5 ist schon anders. Aber dann ist plus minus 0 im Prinzip. Der Verlierer zahlt den Kasten Bier im Januar, Phil. Was? Ich hab dir 100 Euro gespart. Ja, du hast recht. Ich guck mal, Scheiße, der Verlierer also ich werd bestimmt muss entweder noch auf Minskaus oder auf Salamejri ein Loblied singen. Okay. Wie Titus geschrieben hat, ne, mit Gauskas hier WLAN-Passwort, dieser bester Spitzname ever. Ja, dieser Dank, von dem man so ein richtiger White Boy European Dank. Gerade so hässlich, über den Ring geschissen. So hässlich. Ich habe mir den heute angeguckt, wäre mir peinlich. Ja, ja, wäre mir auch peinlich. Scheiße, ich werde noch 3 Kategorien verlieren. Double-Doubles ist deins. Fantasy raubt mir den letzten. Witzig wäre natürlich, sag das nicht schon so lowballing, Collins, geht es schon dein. Wenn Darren Collison so ein 12 und 10 raushaut und ich dann das Unentschieden hole, Mann. Das wäre so geil, Mann. Ich sitze morgen auf der Arbeit. Diese geile Sache ist ja, ist es alles am Unfolden, während ich wach bin und du schläfst selig. Wenn ich aufwache, sehe ich deine Fresse schon vor mir, wie du lachst. Ich werde dir alle Memes dieser Welt schicken, wenn ich gewinne. Du wirst 3000 Nachrichten haben. Fantasy raubt mir den letzten Nerv, Mann. Hm. Kein Scheiß. Lass uns anfangen. Okay. So. 79. Yes. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball Podcast, Folge 79. Die zweite Folge, in der wir ein Team adoptieren werden. Und es sind diesmal, Trommelwirbel, die Los Angeles Lakers, die ihr euch gewünscht habt. Relativ deutlich. In der letzten Woche war es ein hartes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen mehreren Teams. Dieses Mal unter unserem Facebook-Posting stand eigentlich nur der Name Los Angeles und bis auf ein paar vereinzelte Bulls-Postings. Aber das ist nicht alles, was wir heute besprechen werden. Wie immer wird die Folge präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketballmagazin, basket.de und Facebook für mehr Infos dazu. Habt ihr es gehört? Das Mikro hat Bier getrunken. Ich habe gerade eine schöne Kanne geöffnet. Wir machen das zum Spaß, wir werden nicht bezahlt. Insofern kann ich da mir am Sonntagabend gerne eine Kanne Bier gönnen hier. Ich freue mich auf den Pott. Die Lakers, interessantes Spiel, leider keine interessante Woche. Da werden wir nachher darauf zu sprechen kommen. Ein paar Kaderanpassungen aufgrund von verschiedenen Verletzungen. Aber generell natürlich sehr interessant, weil wesentlich besser gestartet als gedacht. Aber vielleicht erstmal rundherum in der Liga. Yes. Was geht so ab? Du hattest das kurz auf Twitter auch direkt schon erwähnt. Interessant, dass du es so prominent erwähnst und jetzt nicht ich. Du hast nämlich gesagt, was ist da mit Dirk und seiner Achillessehne? Ist das vielleicht, Achtung, schlechte Metapher, die Achillessehne für seinen Karriereherbst? Oha. Er wird wieder ein paar Wochen ausfallen und ich glaube, diese Saison wird nicht mehr ganz so sein bester Freund. Nee, natürlich war das so ein bisschen populistisch von mir in die Runde gefragt bei Twitter, ob wir uns mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass das jetzt seine letzte Saison sein könnte. Hintergrund ist natürlich offensichtlich. Also Dirk ist im Spätherbst eigentlich schon seiner Karriere und wie das oft bei älteren Spielern so ist, so langsam häufen sich die Verletzungen und die Achillessehne ist jetzt nicht unbedingt eine Verletzung, die man so auf der leichten Schulter auskurieren kann, gerade im höheren Alter. Wir wissen alle, was mit Kobe Bryant passiert ist, wenn das zum Äußersten kommt. Das wünschen wir Dirk natürlich nicht, aber die Frage, die ich dann direkt wieder an dich zurückgebe als Dallas-Fan, wäre für mich, wenn man das jetzt mal so in der größeren Perspektive betrachtet, auf dieses und aufs nächste Jahr, einmal die aktuelle Lage der Dallas Mavericks plus dann diese wiederkehrenden Verletzungen, auch von schwereren Verletzungen, die dich für mehrere Wochen ausschalten. Tut Dirk sich das nochmal an, vielleicht sogar in der nächsten Saison mit einem in Klammern Rebuilding-Kader oder in Anführungsstrichen Rebuilding-Kader nochmal aufzulaufen oder sagt er nach der Saison, also ich glaube, das war's jetzt. Also ich glaube, die Entscheidung wird im Sommer gefällt. Ich denke nicht, dass das eine Verletzung ist und er hat das tatsächlich auch so gesagt. Er hat gesagt, dass es keine Verletzung, die seine Karriere beenden wird. Okay. Aber es ist wohl eine Verletzung, die für ihn absolut daran hindert, auf dem Platz zu stehen, weil jeder weiß, der sich mal ein paar Interviews von ihm angehört hat, dass er durchaus selbstironisch sein kann. Er hat gesagt, er ist sowieso schon zwei Steps slow auf dem Platz und wenn er jetzt die Achillessehne hat, dann kann man ihn im Prinzip gar nicht mehr spielen. Und was sich erst interessant oder witzig, amüsant anhört, ist tatsächlich so. Also er ist ein Riesenminus mittlerweile defensiv und wenn du ihn jetzt so spielen lassen würdest in seiner jetzigen Verfassung, bringt es tatsächlich nicht wirklich was er eben offensiv auf dem Platz aufs Parkett liefern kann, dass man ihn spielen lässt. Ich denke, da ist man besser beraten, wirklich ein paar jungen Spielern, die natürlich sehr unfertig sind, Dwight Powell, Justin Anderson, ein bisschen Minuten auf der 4 zu geben, als dass man ihn jetzt eben irgendwie in einer Viertelstunde, 20 Minuten aufs Parkett schickt. Was deine Frage auf die nächste Saison betrifft, ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie sich der Kader noch in dieser Saison verändern wird und eben in der Offseason. Vor allem so Spieler wie Andrew Bogut und Deron Williams. Wenn die tatsächlich nächstes Jahr noch im Kader stehen würden, würde es mich A überraschen. Aber ich glaube auch, oder jetzt muss ich natürlich auch B sagen, B ärgern. Ist es aber so, dass... Überraschen und ärgern. Ja, und B würde es mich tatsächlich ärgern, ja, weil dieses Team dann noch weniger irgendwo hingeht. Ich kann mir schon vorstellen, dass er durchaus auch in seiner letzten Saison sagt, er ist ein Mentor für einen hohen Pick zum Beispiel. Das wäre was ich mir vorstellen könnte, was ihm gefiele. Ich glaube, da ist er durchaus auch Realist, dass man jetzt nicht in der kommenden Offseason nochmal den großen Sprung landet und dann irgendwie den Kader so krass erneuert, dass man irgendwie auch nur irgendwie Siebter oder Sechster wird. Das muss man sehen. Ehrlich gesagt ist mein Fokus jetzt gar nicht so sehr auf ihm, als auf, weiß ich nicht, den jungen Spielern und wo man eben jetzt, was man aus dieser Saison mitnehmen kann. Ja. Ja, also. Hör ich mich schon so an wie du in den letzten Jahren? Noch nicht ganz. Ich hoffe zumindest, dass wenn das Ende seiner Karriere jetzt irgendwie nicht vielleicht unmittelbar, aber mittelfristig bevorsteht, dass er eher so einen Abgang nimmt wie Kevin Garnett, der, wie du schon sagst, vielleicht Mentor für einen jungen Spieler wird, dann seine Spielzeit runterschraubt, aber den jüngeren Spielern was ein bisschen mehr auf den Weg gibt, als wenn es so eine, und da ist er auch nicht der Typ für, so eine riesen Farewell-Reise wird, wie bei Kobe in einem sehr, sehr schlechten Team. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass Dirk das irgendwie vorhat, sondern das wird wahrscheinlich eher so ein stiller Abgang, wie Tim Duncan den gemacht hat, oder eben so ein Mentorenabgang, wie Kevin Garnett den gemacht hat. Aber wann das ist, muss man sehen. Vielleicht straft er uns auch Lügen. Ich würde es mir wünschen, wenn er komplett fit in der nächsten Saison nochmal antritt und dann nochmal zeigt, dass er ein ganz großer ist. Andere News aus der Liga, die wir noch haben. Ein paar Sachen über die Warriors. Ich glaube, wir müssen das natürlich generell erwähnen. Die Warriors sind sind das Steckenpferd der Liga und ich glaube, wir sind durchaus auch fasziniert, gerade von der Spielweise. Man hat es jetzt gesehen, ich war eben bei Basketball Reference und habe tatsächlich mit meinem Rechner die Punkte addiert aus den letzten Spielen, weil da waren sehr viele 130er, hohe 120er dabei. Das ist schon echt krass, was die abrollen offensiv. 119 Punkte im Schnitt mit einer 12,6 Punkte Margin, sprich der Durchschnitt jedes Spiel ist 12,6 Punkte, die sie mehr erzielen als ihre Gegner. Das ist schon dominant. Dann gab es natürlich dieses Spiel gegen Houston. Ich weiß nicht, ob du ein bisschen was davon gesehen hast. War recht prominent in den Medien mit 88 Dreierversuchen. Die meisten Dreier, die jemals geschmissen worden sind in einem regulären Saisonspiel. Und viele gingen eben auf den Ring. 26 sind haben tatsächlich die Reuse gefunden. Und ich glaube, dass das Spiel nicht unbedingt super sexy war, aber generell muss man schon sagen, jede Woche, die wir hier einen Podcast aufnehmen, finden sich die Golden State Warriors mehr. Ja, offensiv hat man das ja eigentlich schon vor der Saison erwartet, dass das so ist oder dass das so wird. Wenn es dann tatsächlich eintritt und wie du schon sagst, 120, 130, 148 Punkte gab es ja auch schon in einem Spiel, dann ist das schon irgendwie beängstigend, dass keine Mannschaft in der Lage ist, das zu stoppen. Ich bin sehr gespannt auf das erste Zusammentreffen mit Cleveland, die ja im Moment ziemlich strugglen oder ein bisschen strugglen auf sehr hohem Niveau. Oder auch dann ein erneutes Matchup zum Beispiel mit den Spurs oder mit den Clippers, wo es dann wirklich gegen die Top-Teams der Liga geht und wo man vielleicht auch in der Defense oder dann in einem langsameren Spiel in der Half-Court-Offense mal zeigen muss, wie es tatsächlich läuft, weil vieles davon, was sie jetzt aktuell machen, ich meine, sie spielen diese Small-Ball-Offense, die ja jetzt noch gefährlicher ist als in den letzten Jahren, was dazu führt, dass sie natürlich unheimlich schnell umschalten und unheimlich schnell in den Gegenangriff nach einem verpassten Korb des Gegners kommen können. Das ist gegen die guten Teams wie San Antonio, Cleveland oder Clippers, hatte ich gerade angesprochen, vielleicht nicht so einfach möglich. Und dann ist das vielleicht schon so ein erster Hinblick auf die Playoffs, was passiert, wenn das Spiel langsamer wird. Dennoch glaube ich, dass die Offense nur sehr, sehr schwer zu knacken sein wird. Die Defense hattest du angesprochen. Raymond Green ist durchaus jemand, der seinen Mund gerne aufmacht. Man hatte da so ein Incident gegen Harden und seinem kleinen Kick. Und er hat eben auch gesagt, dass er kein Problem hat, offensiv weniger jetzt mit eher so eine vierte Geige zu spielen im Kader. Er möchte 100% auf den Defensive Player of the Year Award eben schielen. Ist natürlich viel, viel zu früh, darüber zu sprechen. Aber von dem, was du bislang gesehen hast, meinst du, klar, er ist einer der Kandidaten. Meinst du, das ist realistisch? Geht vielleicht dann die Wahl auch dieses Jahr über einen der Big Men? Ich meine, DeAndre Jordan und Hassan Whiteside spielen eine Saison, wo ihnen tatsächlich auch die Advanced Metrics recht geben, was ihr Rim Protector Image betrifft. Kann es auch sein, dass es dann mal wieder an einen Big Guy geht? Also bei DeAndre Jordan glaube ich ja, bei Hassan Whiteside glaube ich eher nein, weil ich glaube, es ist schwierig, den Defensive Player of the Year zu küren für ein Team, was bei drei Spielen die Woche zweimal auf die Mütze kriegt. Ich glaube, dann wird es eher bei einem Winning-Team jemand sein. Kawhi Leonard dürfen wir natürlich nie aus den Augen verlieren, der das die letzten Jahre abgeräumt hat. Aber ja, DeAndre Jordan ist mit Sicherheit mitverantwortlich dafür, dass die Clippers so gut stehen. Und ich finde aber tatsächlich, nicht nur, weil er es gesagt hat und wir letzte Woche drüber gesprochen haben im Podcast, dass Draymond Green aktuell die Nase vorn hat. Das sind sowohl Steals, das ist die Mann-gegen-Mann-Verteidigung, das sind die Blocks. Er wirkt einfach wirklich fokussiert auf diesen Award, wo er ja gesagt hat, dass das einer der wenigen Awards ist, die dich automatisch in den Dienst der Mannschaft stellen und nicht so sehr auf den eigenen persönlichen Stat-Erfolg, sag ich mal, auf den Platz schielen. Wir haben letzte Woche vor zwei Wochen besser ein kleines Panic-Button-Ranking gemacht. Vielleicht 10 Sekunden, du hast eben Cleveland erwähnt, vielleicht nimmt man noch die Clippers dazu, die zwar jetzt zwei überzeugende Siege eingefahren haben, aber davor drei hintereinander abgegeben haben, unter anderem mit 20 Punkten gegen Indiana oder auch mit einer Overtime-Loss, ganz wildes Spiel gegen Brooklyn, das komische Sean Kilpatrick 38-Punkte-Spiel. Wie groß würdest du sagen, muss man sich oder ist man irritiert über diese Niederlagen, Miniserien, oder sagst du absolut gar kein Problem, Mini-Justierung und dann ist man wieder gut zu go? Bei den Clippers würde ich sagen, naja, das sind halt wieder die Clippers. Also bei denen würde ich mir, ja, bei denen würde ich mir mehr Sorgen machen, weil das ist ja in den letzten Jahren schon so ein bisschen das Thema gewesen, dass es immer auf und ab gegangen ist, dass man nicht unbedingt konstant über längere Strecken, gerade in den wichtigen Spielen oder wenn es dann hinterher um die Standings geht, Homecourt Advantage oder so, dass man da nicht hundertprozentig überzeugen konnte. Also wenn wir mal bei dem Ranking von unserem Panic Button Podcast bleiben würden, würde ich da vielleicht eine 6 ansetzen. Bei den Cleveland Cavaliers würde ich da vielleicht eine 2 ansetzen, ehrlich gesagt. Also das ist die Regular Season, die Cavs wissen ganz genau, LeBron weiß ganz genau, wir haben im Grunde keinen Gegner in der Eastern Conference. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist denn das zweitbeste Team der Eastern Conference, müssten wir uns wahrscheinlich auf 2 oder 3 Teams einigen, die es sein könnten, weil es keinen klaren, jedenfalls für mich keinen hundertprozentig klaren Verfolger gibt. Also da würde ich überhaupt keine Panik ansetzen. Und LeBron hat ja seine Truppen schon eingenordet, indem er gesagt hat, wir müssen jetzt langsam mal die letzte Saison vergessen und anfangen, wieder richtig Basketball zu spielen. Das wird auch passieren. Die Cavs werden irgendwann in dieser Saison wieder ihre 10 Spiele am Stück gewinnen, dadurch den ersten Platz zementieren. Und selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, würde ich sogar sagen, die Cavs würden in das Eastern Conference Finale einziehen, wenn sie nicht mal Homecourt Advantage hätten. Also. Ja, vielleicht ein kleiner Nachtrag dazu. Du hattest erwähnt, wer im Prinzip in der Eastern Conference so der engste Verfolger ist. Und ich muss sagen, sportlich, was die reguläre Saison betrifft, bislang die Spiele, die wir gesehen haben, würde ich da schon eine recht klare Antwort finden drauf. Die Toronto Raptors sind für mich jetzt gerade mit Statement-Wins gegen die Atlanta Hawks in der vergangenen Woche zum Beispiel absolut sportlich gesehen von der Kadertiefe her, von der Konstanz und eben auch in der Spitze von den Stars durchaus das Team, was mit Abstand sich eben von dem Rest of the Pack absetzt. Dennoch, ich glaube, das ist dieses Playoff-Stigma, was Toronto dann immer noch anhaftet. Man hat letztes Jahr das erste Mal wirklich eine Playoff-Serie gewonnen und trotzdem hat man dann eben ziemlich deutlich gegen die Cavs verloren und ich glaube, das spielt ziemlich stark in deine Aussage rein. Ja, also genau, damit meinte ich auch eher, dass wo wir beide, glaube ich, uns einig sind, dass wir bei den Cavs sagen, sie sind ein absoluter Lock fürs Eastern Conference Final, würden wir das bei den anderen Teams, wer jetzt da oben steht, Toronto, Boston, Chicago, Atlanta hat jetzt ziemlich verkackt in den letzten Wochen und so weiter und so fort, würden wir nicht sagen, das ist automatisch der Finalgegner von den Cleveland Cavaliers im Osten. Ich würde auch sagen, den Toronto Raptors kann man da die Favoritenrolle zuschreiben, aber wie sagen die Amerikaner immer, up for grabs, der zweite Platz, also mit leichten Vorteilen für die Raptors wahrscheinlich. Übrigens, Phil, mir ist nicht entgangen, dass du in dieser Woche auf Facebook DeMar DeRozan ein bisschen gehatet hast. Ich glaube, von, was war es denn gleich? von SB Nation, wo du einen Post kommentiert hast, wo jemand, irgendein Journalist geschrieben hat, dass er ein sehr eindimensionaler Spieler ist und du dem Journalisten recht gegeben hast. Habe ich ja, in meinem Newsfeed gesehen. Shoutout zu Matthias, der mich verlinkt hat tatsächlich darin und der gehört hat, dass ich nicht der größte Fan bin und das war ein Artikel von 538 tatsächlich, also. der gesagt hat, ja, das sind tatsächlich ein bisschen empty calories, die er da spielt offensiv und inwieweit das ein bisschen ineffizient ist beziehungsweise vielleicht auf den ersten Blick effizient, aber seinem Team schadet. Und das war natürlich Wasser auf die Mühlen der Kritiker, vor allem was mich betrifft. Ja, es ist mir nicht entgangen. Zwei Teams, die ich ganz gerne noch ansprechen würde in unserem News-Segment. What's Wrong with the Wolves, habe ich mir aufgeschrieben. Wir haben auch über sie vor 2 Wochen gesprochen und ich habe mich zumindest sehr optimistisch angehört. Ich habe gesagt, hey, das ist ein Team, da habe ich absolut Vertrauen drin, wenn man sich die Kaderbreite anschaut und vor allem natürlich das Talent in der Spitze absolut da. Du hast den Coach, momentan läuft defensiv da einiges schief, witzigerweise von einem Team, was von Tom Thibodeau gecoacht wird. Das wird sich legen im Laufe der Saison und das ist gar kein Problem. Sie verlieren meist nur die dritten Viertel. Miau, miau, miau. Jetzt hagelte es wieder Niederlagen und davon einige enge. Sie haben mit Ach und Krach gestern einen Comeback-Sieg eingefahren, sodass es nicht ganz so schlecht aussieht, aber 6 und 14, zweitletzter Platz im Westen, sieht ja nicht gut aus. Nee, zweimal davon haben sie ja gegen die Knicks gespielt, unter anderem mit diesem Überspiel von Karl Anthony Towns, 48 Punkte, 18 Rebounds oder so. Und dann in einem Back-to-Back, also nicht Back-to-Back an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, sondern zweimal gegen das gleiche Team hintereinander, dann nochmal gegen die Knicks. Also das erste Spiel war es tatsächlich auch so, oder hat so ein bisschen meine Meinung bestätigt, dass es immer einer von beiden ist bei den, oder sagen wir mal, einer von den dreien jungen Spielern mit der höchsten Upside bei den Wolves, der gerade heiß läuft. Das war in dem einen Spiel ganz klar Karl Anthony Towns, in dem anderen Spiel war es Andrew Wiggins, dann war es mal Zach LaVine in der Anfangsphase beim zweiten Spiel gegen die Knicks. Aber die anderen beiden halten sich dann automatisch zurück. Also diese Konstanz, dass alle dreimal über 20 Punkte oder 25 Punkte scoren und damit irgendwie die Last so ein bisschen unter sich aufteilen, die fehlt mir. Und was man selbst gegen ein durchschnittliches Team wie die Knicks gesehen hat, dass da einfach die Veterans fehlen, die in den letzten Minuten, beide Spiele wurden dann gegen Ende nochmal so ein bisschen enger, die Veterans fehlen, die das Spiel dann irgendwie ja über die Ziellinie bringen, das haben sie alle nicht, da sind sie noch grün hinter den Ohren, dann passieren ein paar Turnover, dann wird nicht richtig gedeckt und dann macht eben so jemand wie Melo dann den Game-Winner, weil er genau weiß, wie man in den letzten Sekunden zu spielen hat. Ja, und das, wie du angesprochen hast, mit der schlechten Defense führt dann dazu, dass jetzt, ich hatte in dem Pod, wo wir über die beiden, wo wir über das Team gesprochen hatten, noch gesagt, ja, das ist so ein Entwicklungsjahr. Hab mir das dann aber auch nochmal überlegt, wo du gesagt hattest, na ja, aber eigentlich ist für die Entwicklung ja super, auch schon mal in Playoff-Reichweite zu kommen. Das sieht jetzt erstmal nicht danach aus, dass es passiert. Und dann habe ich für mich selber nochmal gedacht und dachte, ja, vielleicht hat der Phil ja recht, weil wenn du jetzt wirklich so oft auf die Mütze kriegst und diese engen Spiele verlierst, dann ist das für deine Entwicklung auch nicht so bombig. Siehe mal zum Beispiel Michael Carter Williams, der das über 2 Jahre lang bei den Philadelphia 76ers immer ertragen musste. Dessen Karriere hat das irgendwie auch nicht nach vorne gebracht, sage ich mal. Ja, und was wird sich dann nächstes Jahr ändern? Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ein bisschen fange und jetzt kein hoher Lottery-Pick rausspringt, wo sie dann sagen können, ja, dann kommt eben noch ein weiterer talentierter Spieler dazu. Das heißt, dass du irgendwie so in der Range 12 bis 16 eben irgendwie pickst. Dann ändert sich nicht wirklich was. Chris Dunn, ich glaube, irgendwer in unserem Bekanntenkreis hat gesagt, ja, hier, vielleicht Rookie of the Year-Kandidat, miau, miau, miau. Wenn du die Saison 100 Mal von 2K simulieren lässt, wird Chris Dunn nie Rookie of the Year. Der wirft Backsteine. Da muss sich der größte chinesische Bauarbeiter hier mehr fürchten vor den Backsteinen, die er wirft, als vor irgendwelchen Baumaßnahmen, die hier in China irgendwie nicht eingehalten werden. Ja. Aber Spaß beiseite, ich glaube, dass das eine Saison ist, die nicht unbedingt, weiß ich nicht, Entwicklung auf der Stirn geschrieben hat. Natürlich, wenn du junge, talentierte oder übertalentierte Spieler hast, ist es natürlich, dass sie sich entwickeln. Es wäre auch schlimm, wenn das dem nicht so wäre, aber ich glaube, dass der Kader jetzt nicht darauf aus ist, nochmal in die Lottery zu gehen, nochmal einen jungen Spieler zu ziehen. Du wirst ohnehin in 4-5 Jahren größte Salary Cap Probleme haben, wenn du all diese Leute resignen möchtest. Insofern ist es jetzt so der erste Schritt, den OKC damals zum Beispiel genommen hat, in die Playoffs zu kommen, eine erste Runde rauszufliegen und dann im nächsten Jahr direkt Richtung Conference Final zu gehen. Ich sag jetzt nicht, dass das der Blueprint ist, aber ich glaube schon, dass es da eine gewisse Sense of Urgency in Minnesota geben sollte. Ja, und ich glaube auch, man sollte zumindest drüber nachdenken, dass man Ricky Rubio und Zach LaVine vielleicht für Veteranen, die jetzt weiterhelfen, tradet und sich damit weiterhilft, weil man hat eben die zwei potenziellen All-Stars der nächsten 10 Jahre, Karl Anthony Towns und Andrew Wiggins. Und wenn man denen zwei, ich meine, Ricky Rubio ist eigentlich auch schon fast ein Veteran, er spielt schon ewig Profi-Basketball, aber hat in der NBA nicht so richtig den Kick gekriegt und deswegen würde ich sagen, wenn du jemanden von den jungen Leuten opferst, dann wäre es Zach LaVine und wenn du einen von der Starting Five dann noch eintauschen würdest gegen andere Veteranen, wäre es für mich Ricky Rubio und wie dann das Team aussieht, mal gucken, wären wahrscheinlich eher Defensivspezialisten, die dann kommen würden. Ja, aber ich meine, um da nochmal nachzuhaken, ich weiß nicht, ob sie sich überhaupt leisten können, Rubio zu traden. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, dass sie jemand wie Zach LaVine traden wollen, weil für ihn diese Rolle, sechster Mann von der Bank, Playmaker, Scorer, absolut eben vorgegeben ist. Sie können Chris Dunn jetzt noch nicht spielen. Sie können ihnen vor allem auch nicht Starter Minutes geben. Das ist einfach noch nicht drin, was sein Spielpotenzial oder was seine Spielanlage betrifft. Status quo, Stand heute. Und ich glaube jetzt nicht, dass du so viel für Ricky Rubio zum Beispiel zurückbekommst. Dann tut's dir natürlich ziemlich weh, wenn du die letzten Jahre Draftpicks nicht gesetzt hast, du hast Shabazz Muhammad im Kader. Das ist nicht sonderlich sehr gut gelaufen. Ich glaube nicht, dass Cole Aldridge mit 4 Jahren 40 Millionen so ein super Signing war. Wenn du Georgie Deng hast, nur ihn da als teure Versicherung auf die Bank zu setzen, jemand, der im Prinzip nur reboundet und ein bisschen den Midranger trifft, ist mir ehrlich gesagt nicht gut genug. Dann hättest du lieber, wie du erwähnt hast, einen Veteranen verpflichtet. Das sind alles so Sachen, die das Team irgendwie ein bisschen dumm, dieses Jahr dann doch ein bisschen mehr zu machen. Ja, das stimmt natürlich auch. Ich habe jetzt gerade nur daran gedacht, dass du ja auch gesagt hast hier, das wird ziemlich teuer, die alle wieder zu verpflichten, und in 1 bis 2 Jahren musst du an eine Extension für Zach LaVine oder über eine Extension für Zach LaVine nachdenken, und spätestens dann musst du dir halt die Frage stellen, weil er mit Sicherheit auch nicht unter 15 oder 18 Millionen im Jahr verdienen wird, ob du das machst oder nicht, oder ob man jetzt frühzeitig sagt, okay, das wird nicht einer der jungen Spieler, auf die wir in Zukunft setzen werden und so teuer dafür bezahlen. Mal gucken. Letzte Frage, sorry, dass das für zu einem Wolves-Podcast wird, aber du als Knicks-Fan, du hast es erwähnt, 2 Spiele gegen die Knicks, soweit ich weiß, ja dann auch beide mit gutem Ende für euch. Wie hast du das Matchup gesehen? Jetzt unabhängig von den 47-18, jetzt rein von der Spielanlage, rein von vom Spielfluss auch, Porzingis gegen Karl-Anthony Towns. Also ich würde sagen, Karl-Anthony Towns ist jetzt schon fertiger als Porzingis. Sowohl was den Körper angeht, also schon mehr Muskeln, sieht schon wie ein richtiger Kerl aus. Porzingis immer noch so ein bisschen diese Salzstangenfigur. Sie werden aber auch anders genutzt, muss man sagen. Also Karl-Anthony Towns hat natürlich keinen Carmelo Anthony im Team, der nach wie vor eine Nummer-1-Option, ob er das sein sollte oder nicht, da kann man sich jetzt drüber streiten, aber Nummer-1-Option im Angriff ist, und dass er sich auch mal ein bisschen zurücknehmen kann und dadurch auch freiere Würfe kriegt, so wie Porzingis. Die hatten beide im ersten Spiel ein sehr gutes Spiel, beide im zweiten Spiel nicht so gutes Spiel, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass Porzingis dann dadurch, dass er so einen starken Star an seiner Seite hat, sich dann auch mal ein paar Minuten zurücknehmen kann, was Karl-Anthony Towns sich nicht erlauben kann, weil dann das die Hälfte des Spiels der Timberwolves zusammenbricht, um dann eben wieder Puste zu sammeln. Und dann hat KP dann in der Folge irgendwie 2, 3 offene Dreier getroffen, wo Melo eben Double Team gekriegt hat. Sowas passiert Towns halt eben selten. Also Andrew Wiggins wird nicht gedoubled, wenn, dann wird er gedoubled. Und ich glaube, der Workload für Cat ist jetzt gerade höher als der für Porzingis, obwohl ich auch denke, dass beide, wenn wir jetzt mal in ihre Prime 5 Jahre vorausschauen, eine ähnliche Ceiling haben, also wahrscheinlich beide mehrmalige All-Stars werden und auch mal irgendwie in der MVP-Conversation sein werden, je nachdem, wie gut ihre Teams dann sind, aber der Job auf dem Feld ist im Moment für Porzingis leichter, glaube ich, weil er eben ein starkes Veteranenteam um sich rum hat. Der Job neben dem Feld für die Entwicklung ist, glaube ich, für Karl-Anthony Towns ein bisschen leichter, weil auf Porzingis halt ständig geschaut wird, jede Sekunde in seiner Entwicklung. Absolut, stimme ich dir definitiv zu. Ich meine, Towns ist natürlich der klassische Center. Interessant, wie er jetzt eben noch den Dreier über in der Offseason in sein Spiel mit integriert hat und das sehr, sehr erfolgreich. Witzig, dass du das sagtest, eben mit dem Scorer, wobei Carmelo Anthony fast exakt dieselben Punkte averaged wie Andrew Wiggins, aber das kommt natürlich daher, dass du da den Eye-Test machst, weil eben Carmelo Anthony sehr viel präsenter ist, gerade in Crunch-Time-Situationen, in Set-Plays, als es zum Beispiel Andrew Wiggins ist, der sehr viele Punkte jetzt außerhalb des Halbfelds erzielt. Insofern hast du definitiv recht. Ich glaube, dass es Towns sehr gut tun oder sehr gut tut, durchaus mal 20 bis 25 Mal abzudrücken pro Spiel. Ich glaube, dass das für Porzingis ganz interessant oder ganz attraktiv wäre. Ob das eine erfolgreiche Sache für die New York Knicks wäre, wäre dann natürlich eine andere Frage. Das bezieht sich auf die beiden unterschiedlichen Situationen, in die sie sind. Eben dieser totale Win-Now-Modus nach der Offseason in New York gegen ja ein bisschen immer noch das Talent Talentprojekt in Minnesota. Ja, win irgendwann in Minnesota. Yes. Gut. Nun gut, dann noch zwei Fragen tatsächlich, bevor wir zu den Lakers kommen. Eine, die eher vertragliche Natur ist und eine, die ein bisschen so in die Trade-Gerüchte-Küche geht. Weiteres Team, das ein bisschen struggelt, versprochen ist das letzte, worüber wir heute sprechen, sind die Washington Wizards. Und da würde ich dich jetzt mal straight fragen, nicht so eine komische Frage stellen, sondern direkt einfach losschießen. Wird Wall getradet, ja oder nein? Nee, ich glaube nicht, oder? Und wenn ja, was wäre der Blueprint für Washington? Weil so viele Blueprints gibt's, glaube ich, nicht. Das ist auf meine Frage hin gedeutet. Man hat Beal unter Vertrag genommen, hat ihn verlängert. Du hast nicht wirklich viele Assets. Du hast einige Leute, bei denen eher so die Trajectory nach unten zeigt oder jedenfalls nicht nach oben. Klar, du hast irgendwie jemand wie Kelly Oubre, der aber absolut unfertig ist. Niemand weiß, was er wirklich sein wird oder was er sein kann. Otto Porter hat ein bisschen was gezeigt, aber ist jetzt nicht irgendwie auch nur annähernd so die dritte Option in einem guten Team. Wenn du wirklich eine Stinkersaison hast und du hast einen neuen Coach, du hast ein bisschen was versucht, was guckst du dann wirklich in die Röhre und sagst, okay, scheiße, nächstes Jahr geht's weiter? Ich bin wahrlich kein Freund von ja, dann muss irgendwer getradet werden, wenn es unrealistisch ist. Und ich bin ein großer Freund von John Wall. Aber manche würden sagen, ja, die Trade-Value von ihm wird wahrscheinlich nicht höher werden. Ja, aber kannst du das... Wohin denn, wahrscheinlich, fragst ja, du. Ja, also einmal wohin? Und... Was ist, wenn ich jetzt Sacramento sage? Und da Boogie Cousins spielt, mit dem er für Kentucky gezockt hat. Ja, das habe ich auch gelesen, aber dann glaube ich eher, dass Boogie Cousins in Richtung Washington möchte, als dass John Wall in Richtung Sacramento möchte, oder? Also welche Assets hätte denn Sacramento, um das Washington schmackhaft zu machen? Ich gucke mal gerade auf die Picks, die Washington... 3500 Center, die sie gedraftet haben in den letzten zwei Drafts. und den letzten überbliebenen Shooting Guard, den sie gedraftet haben. Also, in Mac-up. Aber guck mal, Washington hat doch in diesem Jahr keinen First-Rounder wegen Markieff Morris, oder? Ja. Das heißt, sie dürfen auch im nächsten Jahr ihren First-Rounder nicht traden. Richtig? Richtig. Du darfst ja nicht in zwei aufeinanderfolgenden Jahren... Genau, dann dürftest du also wieder erst 2018, denn da weiß ich gar nicht, ob sie den haben... Traden. Bin ich ehrlich gesagt gefragt. Also auf jeden Fall können sie für dieses und für nächstes Jahr keinen First-Rounder abgeben, wenn sie Boogie haben wollen würden. Nehmen wir mal an, du würdest sagen, hey, wir wollen John Wall in Washington mit Boogie pairen, das alte Kentucky Derby, hätte ich beinahe gesagt, Kentucky-Duo, und würdest sagen, hey, Bradley Beal, wie sieht's aus, wollt ihr den haben für Boogie und irgendwie einen First-Rounder, dann wäre das aber erst 2019 und 2020 würde ich mir an Sacramentos Stelle gut überlegen, zumal Bradley Beal ja auch nicht die einfachste Historie hat, was Verletzungen angeht, aber dass John Wall ich kann mir nicht vorstellen, dass John Wall weggeht, weil ich keine, wer würde das sein? Die meisten Assets haben im Moment die Boston Celtics, die haben ihren Point Guard fix, die Los Angeles Lakers haben ihren Point Guard fix, haben auch sonst mit die meisten Assets, wir sprechen ja gleich noch über die jungen Spieler, also wer sollte das sein? Ich bin jetzt tief in den Transactions drin. Du hast mich definitiv rausgeworfen damit, inwieweit sie ihn traden können, was Phoenix dafür bekommen hat und welchen Pick sie tatsächlich getradet haben. Aber rein sportlich wäre das natürlich, also ich hätte voll Bock auf eine Boogie absolute und John Kapitulation. Das wäre schon großartig. Das würde auch jegliche Dossiers aller Tages- und Wochenzeitungen füllen. Ja. Ja, aber ich glaube auch, es wäre, wie du schon sagst... Lade die lieber nicht zu einer Frat-Party ein. das nur darauf bezogen, was dein Bruder uns mal gesagt hat über eine Story, wo John Wall noch im College war. Mhm. Vielleicht googelt ihr das mal. Manche Spieler haben eine, wie soll ich sagen, eher... Wechselnde Sexualpartner. Ja, okay, lass John Wall hatte nicht immer eine feste Freundin am College, sagen wir so. Ja, kann ich dir nicht beantworten. Also ich glaube nicht, dass Washington so schnell kapitulieren wird, die Reißleine ziehen wird, wie immer man das auch nennen wird. Und ich, wenn, dann glaube ich, dass Bradley Beal eher derjenige wäre, der gehen müsste. Aber ich wüsste im Moment nicht, also so ein bisschen stuck sind die. Ich wüsste im Moment nicht, wer denn ihre Assets haben wollen würde. Interessanter wäre dann, aber da haben wir ja schon drüber gesprochen, ausführlich, was mit Boogie passiert. Aber das sehen wir, wenn der Februar kommt. Du wolltest mich noch eine zweite Sache fragen, oder du hattest noch eine zweite Frage oder Sache auf dem Programm. Ich denke, das geht schneller und ist weniger verwirrend für unsere Zuhörer. Donatas Montiunas ist so ein bisschen stillklammheimlich, dass die Romeo und Julia Story gewesen, im negativen Sinne. Man hat einfach nicht zueinander gefunden. Die Houston Rockets und er haben sich nicht auf einen Vertrag einigen können. Es lag mal ein Angebot da oder vor für 8 Millionen per annum für ihn, was eigentlich ein ganz guter Preis war. Das hat er abgelehnt. Kurzum, ich glaube, dass sein Agent nicht den besten Job gemacht hat. Er hat sich da verzockt. Und jetzt ist es tatsächlich so gewesen, dass jede oder alle Teams in der Liga ihm Angebote unterbreiten konnten. Das haben die Brooklyn Nets gemacht und haben ihm 4 Jahre 37 angeboten. Vielleicht sagst du kurz deine Einschätzung erstmal, der Hintergrund natürlich von den Nets und ob das Sinn macht und ob gematcht wird von Houston. Was das für einen Sinn macht für die Nets, weiß ich nicht. Aber ja, keine Picks, kein Talent. Ja, Fett Young abgegeben und so weiter. Ja, gut. Aber ich meine, das bringt dich jetzt auch nicht von A nach B, ne? Ja, Devin Booker bringt dich auch nicht von A nach B. Nee, da hast du schon recht. Aber ich glaube, ist das nicht so, dass jetzt bis zum Ende der Saison das nicht voll garantiert ist, dieser Vertrag? Also selbst genau, wenn Houston jetzt matchen würde, könnten sie am Ende dieser Saison immer noch sagen, nee, war doch nix und tschüss. Also es wäre ja so ein Low-Risk-Ding für beide, ne? Für beide. Deshalb macht es super Sinn für Brooklyn. Du hast jemanden, den du dir ins Team holst, du hast den Cap-Space, du hast kaum Picks. Einfach jemand, der sich ein bisschen entwickeln kann. Das heißt, du bettest so ein bisschen, du bettest auf die Upside, die er hat. Ob er die hat, persönlich gesagt, würde ich in Frage stellen. Und Houston kann eben aus demselben Grund matchen und sagen, gut, dann haben wir mehr Kadertiefe. Und wenn wir weiter keinen Bock auf ihn haben, dann werden wir ihn einfach im kommenden Jahr bis März müssen wir ihn aus dem Kader streichen und dann ist sein Vertrag nicht mehr garantiert. Ich würde aber sagen, dass es mich extrem überraschen würde, wenn Houston matchen würde. Ich glaube, da muss man ein bisschen auch auf diese Intangibles gucken, was so ein Team ausmacht, was eine erfolgreiche Teamchemie betrifft. Ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt in den Lockerroom passen würde. Ich glaube sehr, sehr stark, dass sie ihn abgeben werden und glaube aber gleichzeitig auch, dass es kein guter Deal für Brooklyn sein wird, langfristig betrachtet. Letztes Jahr, wohlgemerkt natürlich mit seiner Rückenverletzung, die mittlerweile chronisch ist, 37 Spiele, 6,2 Punkte und 28% von Downtown. Dafür kriegst du dann fast 40 Mille. Pass auf, jetzt crazy Überleitung. Rückenprobleme werden wir in unserer neuen Folge der Memory Lane unter der Woche besprechen. Das Zitat nennt man ein Professional Tease. Heftig, ne? Ja. Also ich muss mal gerade überlegen, gibt es viele Legenden, die Rückenprobleme hatten? Das werden wir sehen. Na gut. So. Fazit bei dir, dummer Deal, oder? Ja, ich glaube. Also auch die Nets werden nicht happy mit ihm. Nö, aber da ist jetzt, ja gut, also wenn man sich leisten möchte, das bis zum Ende der Saison zu bezahlen, gut, Risiko ist nicht so groß. Ich würde nicht drauf wetten, aber ich sehe ihn nächstes Jahr in Europa. Ich glaube, die Option wird von keinem der beiden Teams gezogen, egal ob jemand matcht oder nicht. Vielleicht sehe ich ihn auch in Shanghai. Oder so, Chinesisch lernen. Wäre nicht der Erste, der das Vokabelbuch zücken müsste. Genau. Ja, dann kommen wir jetzt zu Purple and Gold, den Los Angeles Lakers. Einiges hat sich getan in der Offseason, deswegen auch zu Recht von euch die Bitte, dass wir uns das Team mal genauer angucken. Neuer Coach, größere Signings, jedenfalls was die Kohle angeht, mit Luol Deng, mit Timothy Moskov. Ein neuer hoher First-Round-Pick mit Brandon Ingram, junge Leute mit D'Angelo Russell und Julius Randle, Jordan Clarkson, die sich weiterentwickeln. alles neu bei den Lakers und so ein bisschen in den ersten Wochen der NBA-Saison als das Überraschungsteam, vor allem im Westen, so tituliert worden. Und die wollen wir uns jetzt mal genauer angucken und auch überlegen, ob das tatsächlich so ist, dass ihnen mehr zugetraut werden kann mittlerweile, als das noch im Sommer der Fall war. Ja, das ist auch der Grund, wieso wir der Podcast mit den geilsten Fans sind übrigens, oder den geilsten Zuhörern, weil sie eben wissen, welche Teams Sinn machen in diesem Niemandsland der Saison. Und das sind natürlich in dem Fall die Lakers, die ja sowohl auf diese Saison als auch darüber hinaus super interessant sind. Sicherlich kein Team, was jetzt irgendwie Bäume ausreißen wird in der Postseason. Fragwürdig, ob sie überhaupt denn sich dafür qualifizieren werden, aber trotzdem sehr, sehr intriguing. Unterschiedliche Moves. Ich glaube, es gibt kein Team, was für zwei Free Agent Deals in der Offseason so gerippt, so auseinandergenommen worden ist, wie die Lakers für ihre Moves für Timothy Moskov und Luol Deng. Mhm. Einer davon macht Sinn. Ich werde darüber später noch sprechen. Der andere nur sehr bedingt. Generell glaube ich aber, dass natürlich die größte Addition dieses Jahr Luke Walton ist, der Coach von den Golden State Warriors. Sicherlich jemand, den ich persönlich sehr unterschätzt habe. Ich erinnere mich nämlich noch, dass ich letztes Jahr, glaube ich, war es, darüber gesprochen habe, als Steve Kerr ausfiel, dass ich sehr überrascht war, dass dass Luke Walton das Team übernommen hat und nicht Ron Adams, der Assistant von Steve Kerr in Golden State. Da war ich sehr überrascht, weil das doch ein deutliches Zeichen dafür war, wie sehr Luke Walton schon das Coaching-Dasein verstanden hat. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie er eben vorher zu seiner Spielerzeit schon sehr nah beim Coaching-Stab war, wie er von jemand wie Brian Shaw oder natürlich dann eben auch Phil Jackson gelernt hat. Und das schlägt sich nieder dieses Jahr. Er hat die Spielphilosophie der Lakers ein bisschen umgestellt. Ich glaube, wir werden sehr viel über die Bank reden innerhalb der nächsten Viertelstunde. Durchaus aber auch einen schnelleren Pace. Man ist mittlerweile, glaube ich, sehr deutlich in den Top 10 in Pace in der Liga. Ich gucke gerade mal, man ist auf Rang 4 und spielt offensiv demnach auch wesentlich effizienter. Ich glaube, das ist wirklich der allergrößte Punkt und deshalb auch jemand, den wir zuerst nennen müssen. Ja, sehe ich genauso. Also die Veränderungen, die Luke Walton herbeigeführt hat, die stechen vor allem in den Stats jetzt nach den ersten 20 Spielen schon ins Auge. Im 2015, 2016, im letzten Jahr die schlechteste Offense, was die Punkte pro Spiel angeht, Platz 30 mit 97. Und das natürlich auch mit aufgrund der höheren Pace mit 105 Punkten im Spiel reicht es für Platz 3 der Liga. Also gerade in der Offense hat sich einiges getan. In der Defense muss man sagen, das ist vielleicht auch schwerer von Saison zu ändern. Da sind sie immer noch ja, Torero-mäßig unterwegs, will ich mal sagen. Also gehören zu den schlechtesten Teams der Liga. Aber du musst ja irgendeinen Startpunkt finden, an dem du so ein junges Team veränderst. Und ja, die Pace und die Punkte pro Spiel sind das eine. Aber du hattest es eben schon mal angesprochen, die Effizienz ist das andere. In der letzten Saison waren sie, was die Field Goal Percentage angeht, auch auf Rang 30, schlechtestes Team der Liga und sind dieses Jahr immerhin mit fast knapp 45% auf Platz 17. Das wundert zum einen, oder ich glaube, das kann man vielleicht gar nicht hoch genug anrechnen, dass man bei so einem jungen Team, die alle vielleicht auch so ein bisschen schießwürdig sind oder gerne viele Sachen ausprobieren, nur ein bisschen unbedarft in die Spiele gehen, dass man es da schafft, schon so eine sehr solide Offensive auch mit einer schnelleren Pace aufs Parkett zu stellen. Und zum anderen würde ich das an einer Person festmachen, und das ist Nick Young. Der ist ja im Moment verletzt, und ich meine, über die Antics und die er sich auf und neben dem Court geleistet hat von Nick Young in seiner Karriere, brauchen wir nicht drüber zu reden, das wissen wir beide. Aber seine Field Goal Percentage alleine hat sich von der letzten Saison auf diese Saison um mehr als 10% verbessert. Doppelt so viele Punkte wie im letzten Jahr. Ich meine, das letzte Jahr war auch jetzt auf seine Karriere gerechnet eher eins zum Wegwerfen. Aber vielleicht zeigt sich auch an dieser Person schon, dass Luke Walton es jetzt schon zu Beginn geschafft hat, so ein bisschen seine ganzen Gunner, die er im Team hat, D'Angelo Russell gehört mit Sicherheit auch dazu, ein bisschen einzufangen und seinen Stempel frühzeitig aufzudrücken. Definitiv. Das ist sicherlich so, was den was den Kader oder vor allem den Lockerroom betrifft, das größte Achievement von ihm, dass er es geschafft hat, eben so eine Art Equilibrium zu stabilisieren oder zu etablieren, dass es eben ein ausgeglichenes Team ist, gerade was die Starting Five betrifft und die Bank. Indem du Nick Young eben in die Starting Five geholt hast, tritt er sich da nicht auf die Füße mit jemand wie Lou Williams, der eben den Ball braucht und auch schießen muss. Du hattest ohnehin dann eben Jordan Clarkson, der von der Bank dadurch kommt, der dann das Playmaking bringt. Das ist sehr interessant. Lass mich vielleicht dann ein bisschen vorweggreifen und nur auf die Bank schauen. Mhm. Da hast du tatsächlich Spieler für jede Nuance, die ein Team braucht. Du hast in José Calderón einen Veteran, der, wenn Nein, aber so musst du es ja sagen, der entweder 25 Minuten spielen könnte, je nachdem, wie du ihn eben einsetzt, je nachdem, wie das Spiel ist. Mach lieber 5. Optimal ist es natürlich, in 5 bis 10 Minuten zu spielen. Aber Fakt ist halt, dass wenn du Ruhe ins Spiel bringen möchtest, wenn du ein bisschen Spielaufbau brauchst oder eben einfach nur Shooting, dass er dann absolut eine gute Option ist. Und im besten Fall ist das eben auch der Fall bei den Lakers. Du hast Athletik und so ein bisschen das Schweizer Taschenmesser in Larry Nance, der zwar keinen Dreier im Repertoire hat, aber trotzdem alles bringt. Ihn jetzt wirklich nur als Hustle-Spieler zu bezeichnen, würde ihm nicht gerecht. Er bringt bei fast 60% aus dem Feld 7,5 und 5. Das ist absolut solide. Du hast natürlich ein absolut scoring Six-Man-Prototypen in Lou Williams, der dementsprechend dann auch 40 gedroppt hat, glaube ich, gestern Nacht. Du hast Playmaking, Shot Creation mit Jordan Clarkson, den eher weniger klassischen, sondern eher modernen Six-Man. Du hast Hustle in Terry Black und eben so den X-Faktor in Brandon Ingram. Das ist wirklich eine Bank. Du hast den typischen Psychopathen, den auch jedes Team braucht. Muss man auch. Der 16 machen. Jahre in der Liga ist und so langsam wie eine Schildkröte. Ja. Aber gut, das kann man natürlich machen. Ich meine, du kannst dann jetzt ganz, ganz tief gehen und noch Thomas Robinson nehmen, dass wenn du offensiv Rebounding brauchst. Ivica Zubac, den Odd Man, Odd European Big Man. Aber ich glaube, da gehen wir dann doch nicht hin. Wir mögen vielleicht tief in die Materie gehen, aber die müssen wir bei aller Liebe dann doch nicht unbedingt erwähnen. Aber da, nochmal darauf zurück, was ich eben gesagt habe, die Spieler, du hast eben wirklich jeden Faktor. Ob das nun wirklich elitär ist, absolut nicht. Du hast bessere Veteranen als José Calderón, du hast mehr Athletik als Larry Nance, du hast definitiv kompetentere Spieler als Eric Black, aber es ist eine kohärente Unit. Ja, interessanter Stat, 240 Minuten im Durchschnitt pro Spiel laufen also alle Spieler der Los Angeles Lakers was in diesem Jahr für Platz 1 in der Liga reicht, spricht dafür, dass Luke Walton die Jungs ein bisschen mehr durchwechseln lässt. 240 Minuten im Durchschnitt alle Spieler auflaufen bei den Lakers reichte im letzten Jahr für Platz 28 in der Liga, zweitschlechtester Wert. Im Grunde die gleiche Anzahl von Minuten, 240,6 und in diesem Jahr 240,0. Einmal Platz 28, einmal Platz 1. Spricht aber dann dafür, wenn das jetzt so weit nach oben geht, dass Luke Walton wirklich auf seiner Bank vertraut. Und ich gebe dir ja recht, also gerade Lou Williams, dieses Muster eines puren Scorers auf der Bank zu haben als sechster Mann, das funktioniert bei den Clippers mit Jamal Crawford seit Jahren sehr gut. Das funktioniert bei anderen Teams sehr gut. Lou Williams ist da der ideale Mann für. Ich glaube, du hast es gerade schon mal kurz angesprochen, ob das elitär ist oder nicht. Das wäre auch eine meiner Fragen an dich, wenn wir jetzt mal von der Bank weggehen und auf die jungen Spieler, das Entwicklungspotenzial und die Starting Five gucken. Ich finde das alles super. Ich mag Julius Randle sehr, muss ich sagen. D'Angelo Russell hat einen Schritt nach vorne gemacht. Über Nick Young haben wir vorhin gesprochen. Brandon Ingram muss man mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit geben und. Sprechen wir gleich nochmal drüber. Auch über die Einzelpersonen. Aber ist denn für dich jemand dabei, dem du zutraust, der beste Spieler in einem Championship-Team zu werden? Ich frage das deshalb, weil im Moment erinnern mich die Lakers so ein bisschen an die Boston Celtics vor 1-2 Jahren. dass sie unheimlich viele gute Spieler in ihren Reihen haben, auch jünger, die sehr gute Rollenspieler sind, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob einer von denen wirklich der ganz, ganz große Wurf ist. Sehr, sehr geil, dass du das fragst, denn das bietet mir die Möglichkeit, mit einer Frage zurückzufeuern, die tatsächlich gleich von mir ein bisschen auch beantwortet wird und die schon ein bisschen Einblick gibt, worauf ich hinaus möchte. Ist oder kann Kyrie Irving der beste Spieler in einem Championship-Team sein? Kyrie Irving? Ja. Ja, zumindest hat er das letztes Jahr in den Playoffs das ein oder andere Mal gezeigt, dass er das Potenzial dazu hat. Tut mir leid, dass ich dich jetzt so überrumpelt habe, aber das ist tatsächlich ein Spieler, den ich als absolutes Ceiling zum Beispiel für D'Angelo Russell sehen würde. Ich habe jetzt nicht unendlich viel Tape diese Woche gesehen von Russell, aber ich habe wohl letztes Jahr, und das haben wir auf Tape, war ich schon auf dem Bandwagon und habe gesagt, der Junge macht mir sehr viel Spaß, und das ist dieses Jahr nach wie vor auch der Fall, vor allem was so sein Midrange-Game betrifft. Klar, die Dribblings sind noch nicht ganz so elitär, wie das bei Kyrie ist, aber er hat sehr wohl ein sehr, sehr gutes Handling, hat einen sehr schnellen Release, ist generell sehr rund, was seine Shot-Creation betrifft. Ich glaube, dass er in die Liga kommt, das vor allem so sein Go-To-Move ist, dass er über seine individuellen Skills kommt, über sein Dribbling und seine Shot Creation, gerade aus der Mitteldistanz heraus. Ich glaube, das Playmaking wird natürlich kommen. Die Point Guard Position ist die schwierigste für junge Spieler, für Rookies. Das hat man letztes Jahr gesehen. Da war dann eben noch diese ganze Kobe-Geschichte hinterher. Wenn er jetzt diese Saison nicht weiterhin ab und an so einige Spiele verpasst aufgrund von Verletzungen, glaube ich schon, dass er dieses, wenn nicht dann spätestens nächstes Jahr, wirklich den nächsten Schritt nach vorne macht. Ich würde es nicht ausschließen, dass er dann eben wirklich irgendwann explodiert. Stand jetzt ist es natürlich so, dass du sehr viel lieber Kristaps Porzingis in deinem Team haben würdest als D'Angelo Russell, aber ich glaube, dass da die Messe noch nicht gelesen ist, was sein Potenzial betrifft. Nee, dass die Messe gelesen ist, auf keinen Fall. Und ich glaube auch, dass D'Angelo Russell irgendwann in Zukunft All-Star wird. Also ich halte auch sehr, sehr viel von ihm. Meine Frage zielte nur deswegen so ein bisschen in die Richtung, weil bei den Boston Celtics stand man vor, oder steht man vielleicht sogar immer noch vor dem gleichen Problem, dass man sagt, hey, wir haben ganz viele gute Spieler. Wir haben Isaiah Thomas, Avery Bradley, wir haben Jay Crowder, wir haben jetzt Al Horford und so weiter. Aber ist denn da einer, was auch potenzielle Allstars von mir aus alle sind, aber ist denn da einer dabei, wo du wirklich sagst, das ist ein Championship-Spieler, weil im Zweifel gibt es jedes Jahr 20 Allstars, aber es treffen sich irgendwie immer die gleichen 4-5 Spieler, die Championship untereinander ausmachen, und ich bin mir nicht sicher, ob die Lakers im Moment jemanden dabei haben, wo ich sage, der gehört in den nächsten 4-5 Jahren zu diesen 4-5 Spielern, so wie ich das zum Beispiel, nicht jetzt, weil er bei den Knicks spielt, von Kristaps Porzingis glaube, von Karl Anthony Towns glaube, von Giannis glaube oder von Anthony Davis glaube. Das sind für mich eher die Spieler der nächsten 4-5 Jahre, die so eine Rolle einnehmen würden, wie sie im Moment vielleicht Durant, Curry, LeBron oder wer auch immer haben, und da weiß ich nicht, ob da einer dazugehört. Heißt aber wiederum nicht, dass die Lakers nicht zum Beispiel nur einen Move davon entfernt werden, sich so jemanden zu holen, und dann ist es auf einmal ein absolutes Granatenteam. Ja, definitiv. Ich würde mir nur andere Spiele anschauen, wo ich da viel eher sagen würde, okay, das da kann man eine Career Trajectory eben ausmalen, die ein bisschen flacher ist, wenn man jetzt zum Beispiel Jaleel Okafor nimmt, der ja auch in dem Draft dann eben recht früh weggegangen ist, dann kannst du sagen, ja, da ist es viel eher, dass dann 18 und 8er von der Bank ist oder sowas. Weißt du, ein Richmans Nick Vucevic. Das wäre dann jetzt nicht unbedingt super, wenn du jemanden rausbekommst, den du so hoch draftest. Bei D'Angelo Russell ist das, glaube ich, ein bisschen was anderes. Julius Randle, da wird man sehr stark gucken müssen, wie es dieses Jahr ist. Ich würde gleich gerne noch ein bisschen über ihn sprechen und seine Entwicklung. Er ist ja jetzt im Prinzip erst in seiner Sophomore-Saison, nachdem er als Rookie sich sofort, glaube ich, die Kniescheibe irgendwie gebrochen hatte oder das Bein gebrochen, genau. Er war Nummer 7 Pick, und da wird man jetzt sehen, wie es bei ihm weitergeht. Fakt ist jedoch, dass eine Saison wie jetzt, besser gestartet als antizipiert. Junger Coach, der das Spiel, der das Team anspricht, absolut positiv sich auswirken kann auf deren Entwicklung. Ja, also von mir aus war es auch überhaupt nicht negativ gemeint. Alles positiv. Mir gefällt der Ausblick für die Lakers sehr gut. Nur eben mit den zwei, drei Fußnoten, die ich gerade genannt habe. Aber dann kommen wir doch mal zu D'Angelo Russell. Von den Stats her, ich gucke mir das gerade bei Basketball Reference an, ist es gar nicht so unterschiedlich zum letzten Jahr, aber wir haben schon einige Breakout-Games gesehen. Wir haben auch schon Spiele gesehen mit 2020, Spiele, die er an sich gerissen hat. Julius Randle meinst du? Julius Randle, sorry, was habe ich denn gesagt? D'Angelo Russell. Oh, okay. Nein, Julius Randle meinte ich natürlich. Wie gesagt, von den Stats her gar nicht so unterschiedlich, aber in der Verantwortung, die er übernimmt jetzt unter dem neuen Coach, doch, glaube ich, schon anders als in der letzten Saison. Absolut, definitiv. Ich würde sogar vergleichen mit zwei Spielern. Wäre sehr interessant, was du dann auch eben nachher dazu sagst. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo Luke Walton den größten Einfluss hatte, dass er Julius Randle ein bisschen weg von dieser traditionellen Bruiser, traditioneller Vierer, Power Forward im wahrsten Sinne des Wortes nimmt, mhm, und eben vielmehr zu einem, sag ich mal, affineren, bisschen cleveren Vierer des traditionellen Typs bringt. Um jetzt mal einen Namen zu nennen und ein paar Spielervergleiche. Letztes Jahr hat Julius Randle noch so gespielt wie ein Zach Randolph, ja, Back to the Basket. Ja. Offensiv-Rebounds, viel Hustle, Putbacks, keine filigranen Aktionen, generell hier und da vielleicht mal ein Midrange-Jumper, aber sonst fast alles unter dem Korb und viel Wühlerei. Dieses Jahr ist es ganz anders. Dieses Jahr kannst du ihn, und bitte verfluch mich nicht dafür, aber dieses Jahr kannst du ihn bislang so ein bisschen als Poor Man's Blake Griffin nennen, weil er viel mehr den Ball in der Hand hat. Er kreiert ziemlich viel für einen Power Forward. 3,5 Assists lässt sich wirklich sehen. Das ist, hat sich ja fast verdoppelt von letztem Jahr. Und das sieht man eben auch in der Spielweise. Natürlich kann man jetzt auch sagen, die Turnover sind dementsprechend auch höher gegangen. Aber ein Erfolgsrezept ist es eben nun, dass er teilweise auch mit der zweiten Unit spielt, wo er dann ein bisschen den Ball im Post hat und dann die entscheidenden Pässe spielt. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob das wirklich langfristig ein Erfolgsrezept ist mit seiner Spielanlage. Ich glaube, dass er offensiv bei weitem nicht so versiert ist, wie es auch ein junger Blake Griffin war, was die Fußarbeit betrifft, was die Moves, den Spin-Move betrifft und auch eben die Athletik. Aber ich glaube schon, dass so ein Poor Man's Blake Griffin doch auch drin ist. Ich sage jetzt einfach mal 16, 9 und 4 oder sowas, 17, 9 und 4, das ist was durchaus bei ihm drin ist. Und das ist absolut ein positiver Output. Absolut, und das wäre, glaube ich, auch mein Vergleich gewesen. Ob das jetzt für seine Ceiling und Entwicklung der beste Schritt ist, ihn so anzusetzen, weiß ich auch nicht, weil er doch eher so dieser bullige Typ ist. Ich weiß nicht, ob man jemandem so diese Skills und filigranes Spiel und so tatsächlich richtig beibringen kann, wenn derjenige das noch nicht so von sich aus mitbringt. Aber für die Entwicklung des Teams ist es, glaube ich, genau der richtige Schritt, weil das, was du eben angesprochen hast, die Assists, die sich nahezu verdoppelt haben, wir haben in den letzten Jahren so viele Erfolgsbeispiele gesehen, wenn du einen Big Man im Team hast, der gut passen kann. Siehe Joakim Noah in der großen Zeit der Bulls vor 3-4 Jahren, siehe Marc Gasol, siehe Pau Gasol. Wenn du solche Leute im Team hast oder damals bei den Orlando Magic Dwight Howard, der nach draußen zu den Shootern gekickt hat, dann ist das, glaube ich, was nicht so einfach zu finden ist. Also ein Scoring Power Forward, auch ein Stretch Power Forward, den hat nun fast jedes Team in der NBA, die einen besser, die anderen schlechter. Aber große Jungs, die auch den Ball verteilen können, gerade wenn du dann mit Jordan Clarkson, mit vielleicht Brandon Ingram bald und D'Angelo Russell Leute von draußen hast, die dann auch treffen können, ist das, glaube ich, eine viel größere Waffe, als dass du ihn jetzt um 2-3 Punkte im Schnitt verbesserst. Definitiv. Ihr würdet vielleicht dann sagen, ja, hey, ihr habt das Team jetzt adoptiert, wieso sprecht ihr denn jetzt nicht über diese Woche? Es gab 3 Blowout oder 3 Niederlagen, 2 davon Blowouts gegen die Pelicans und gegen die Raptors. Ich glaube, ein Grund, wieso wir jetzt nicht individuell auf die Spiele eingegangen sind, oder der Hauptgrund ist, dass man eben zwei Starter vermisst hat. Nick Young hat sich im ersten Spiel der Woche verletzt, nach 2 Minuten an der Achillessehne oder an der Hüfte, glaube ich, oder Leiste, keine Ahnung, ist für ein paar Wochen raus, und D'Angelo Russell war ohnehin nicht mit dabei. Und damit ist eben dieses fragile Konzept der Bankrotation dann eben auseinandergebrochen. Brandon Ingram und Jose Calderon haben gestartet. Julius Randle als Triple-Down-Effekt hat dann dementsprechend auch ein bisschen zu viel machen müssen. 2 Spiele mit 5 Turnovers. Ich glaube, dass wir da jetzt vor allem aus diesem Grund nicht tiefer in die Materie gegangen sind. Also trotzdem, aber wie du zu Beginn gesagt hast, ist der Zeitpunkt, die Lakers zu nehmen, glaube ich, genau der richtige, weil uns das jetzt Chance gegeben hat, über die Entwicklung auch von einzelnen Spielern zu sprechen und so ein bisschen den Ausblick zu wagen, und das Spiel zu Spiel jetzt zu gucken, ist aufgrund von 2 fehlenden Startern, die maßgeblich für den bisherigen Erfolg in der Saison gestanden haben, vielleicht jetzt auch gerade ein bisschen müßig, aber der Ausblick und so in die Spielerstatistiken oder Entwicklungspotenziale reinzugucken, macht euch hoffentlich genauso viel Spaß, wie uns das gerade macht. Eine Sache meinerseits noch. Einige von euch würden jetzt sagen, ja, wenn das alles so super ist, wieso sind sie denn under 500? Und wieso sagen so viele Leute, dass das noch weiter nach unten geht? Es ist natürlich so, dass man kann sagen, die Stats, die du vorhin genannt hast von Basketball Reference, die Offensiv-Stats lesen sich alle sehr schön. Aber im Prinzip steht da irgendwo einer hinter und sagt, sag mir, was du gut kannst, und ich mach's besser. Und das ist im Zweifel immer der Gegenspieler oder das andere Team. Denn die Defensivstatistiken sind enorm mau. Mehr als das, sie sind eine der schlechtesten in der gesamten Liga. Im Prinzip durch die Bank weg, jede Kategorie ist unter den 3 schlechtesten Teams in der Liga. Und das ist natürlich eine Sache, wenn man jetzt den Ausblick wagen möchte auf die gesamte Saison, die ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ich glaube, dass die Lakers das Team mit einem der 3 oder 4 schlechtesten Point Margins sind in der gesamten Liga, minus 4,3 pro Spiel, die sie weniger Punkte erzielen als ihr Opponent. Und das ist nicht unbedingt gut. Ich glaube auch, dass sich das nicht unbedingt großartig verändern wird. Deshalb gehe ich davon aus, dass sie dann doch einiges an Boden verlieren werden über die nächsten Wochen. Ja, sehe ich genauso. Dennoch glaube ich, dass es keine super schlechte Saison wird für die Lakers, und das aufgrund dieser offensiven Firepower, die auch die jüngeren Spieler schon haben. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass es für den Playoff-Platz reichen wird, das habe ich schon mal gesagt, aber dafür, dass wir, wenn man jetzt mal alleine von der Erwartungshaltung angeht, jedenfalls ich von meiner, dafür, dass ich am Anfang der Saison oder im Sommer noch gedacht habe, puh, das könnte auch ganz leicht wieder zu einem hohen Lottery-Pick werden, glaube ich, haben die Lakers bisher schon gezeigt, dass da doch ein bisschen mehr drin steckt, als man vielleicht gedacht hat. Ja, kurzer Fact noch, oder Fun Fact, Brandon Ingram und Julius Randle sind gleich groß. Wie viel wiegt Julius Randle mehr? Krass, ich sehe nämlich gerade, wie viel Julius Randle wiegt, weil ich die Basketball Reference Seite noch auf hat. 113 Kilo. Ich weiß nicht, wie viel mag denn Brandon Ingram wiegen? Vielleicht 45 Kilo? Also der Hintergrund ist natürlich, wir haben jetzt noch gar nicht über Brandon Ingram gesprochen, der Top-Pick der Lakers dieses Jahr. Und ich glaube, das liegt daran, weil man nicht wirklich über ihn sprechen kann. Man weiß noch nicht, was er ist, wie er spielt. Wirklich fast alles von dem, was er auf dem Court macht, kommt nur über Instinkt. Er ist unfassbar roh. Ich glaube, es gibt fast kein, oder es würde mich sogar festlegen, es gibt keinen Spieler aus der Lottery dieses Jahr, der roher ist als er. Und wenn er auf dem Platz ist, sieht er wirklich aus, okay, was kann ich machen? Wie kann ich irgendwie rotieren? Ich habe jetzt den Ball, so, was mache ich jetzt? Okay, ich drive einfach mal zum Korb. Und das ist natürlich dementsprechend auch ineffizient, was die Statistik betrifft. Aber manchmal gibt es dann eben auch so Momente, wo man einfach sieht, krass, Krakenarme, unfassbare Länge, unheimlich agil, wo man dann eben das Potenzial sieht. Ich bin sehr gespannt, was seine Entwicklung betrifft. Was seine Kilos betrifft, er ist 86 Kilo schwer oder leicht besser. bei 2,6 Meter. Krass, dann wiegt er genauso viel dünne, wie ich. Er hat dünnere Beine als Giselle Bündchen. 2,6 Meter ist er groß? Yes. Der ist 20 Zentimeter größer als ich und wiegt genauso viel. Das heißt, entweder ist er sehr dünn oder ich bin sehr dick. Ich hoffe, er ist doch sehr dünn, Phil. Sag doch mal, wie also dünn da er ist. Da alle wissen, dass er dünn ist, hast du dir jetzt selber ein Kompliment gegeben. Sehr gut. Ich glaube allerdings, dass wir, wenn wir im nächsten Jahr die Lakers adoptieren werden, dass wir dann ein bisschen mehr über ihn sprechen werden. Und er 87 Kilo wiegt. Ja, und ich wahrscheinlich 97. gut. Das war's? Das war's fast, denn eine Sache müssen wir noch besprechen und eine lustige Sache habe ich noch. Die lustige Sache schiebe ich mal vorweg. Wir hatten in der letzten Saison immer die kleine Rubrik, die du eingeführt hast, die wir so ein bisschen ins Herz geschlossen haben. Things that make me smile, lustige Sachen, die wir unter der Woche gesehen haben, bei den ganzen Vines, YouTube-Videos, Twitter-Postings, Facebook-Postings, die so kursieren und Memes. Eine Sache ist mir aufgefallen, der Shaq the Fool MVP JaVale McGee hat wieder einen richtigen Klopper gebracht, und zwar im Spiel, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Naja, auf jeden Fall, es stand an der Linie entweder Iguodala gegen oder Phoenix. Gegen Phoenix, genau. Iguodala oder Draymond Green, ich bin mir gerade nicht sicher, und wirft seinen zweiten Freiwurf. Wie ihr alle wisst, nach dem zweiten Freiwurf dürfen die Spieler zum Rebound gehen. Der Freiwurf geht rein, dennoch geht JaVale McGee zum Rebound, schnappt sich also den Ball, der gerade durch die Reuse geflogen ist, und möchte für den Gegner den Inbound-Pass machen. In dem Moment, als er hinter der Linie steht, den Inbound-Pass machen will, fällt ihm das selber auf, lässt den Ball wieder fallen, rennt zurück zu seinem Team in die Defense und Kevin Durant und Sean Livingston kriegen auf der Bank einen absoluten Lachflash. JaVale McGee hat schon oft gesagt, dass er viel oft zu Unrecht von Shaq da so durch den Kakao gezogen wird in diesem Snippet, was TNT immer bei Inside the NBA hat. Aber mit solchen Aktionen wird er da auch so schnell nicht rauskommen, mein lieber Mann. Sein alter Ego bei Snapchat heißt Pierre. Pierre? Yes. Ach, du meine so Gott. Nennt er sich. Eine Sache muss ich noch mit dir besprechen. Und zwar Steve Kerr. Steve Kerr, ja, richtig. Steve Kerr hat in dieser Woche gesagt, auf die Frage, ob er, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam, in irgendeinem Interview, ob er denn, als er so krasse Rückenbeschwerden hatte, wo er, du hattest gerade mit Luke Walton angesprochen, auch eine Zeit lang nicht coachen konnte und operiert werden musste, ob er als Schmerztherapie mal über Medical Marijuana, also über Grasrauchen, nachgedacht hat. Und da hat er gesagt, ganz frei, hey, pass auf, das mag mich jetzt irgendwie in Trouble bringen, aber ja, ich habe das zweimal gemacht, weil ich der Meinung bin, dass das schon irgendwie ein legitimes Mittel ist, wenn man sich halt nicht ständig mit Schmerzmitteln vollpumpen möchte. Und du als großer NFL-Fan wirst da vielleicht auch noch ein Wort zu sagen können, hat dann im gleichen Atemzug gesagt und ehrlich gesagt, weil das gerade eine große Diskussion in den USA seit Monaten schon ist, meinte Steve Kerr, kann ich das auch nachvollziehen, wenn man ständig Schmerzen hat, aufgrund seiner Profession, zum Beispiel Footballspieler, und ständig irgendwie eins auf die Mütze bekommt, dass man darüber nachdenken sollte, den Jungs das zu erlauben. Jetzt kommst du. Zwei Teile. Einerseits der Part über die NFL, ich glaube, das ist absolut ein Riesenproblem und da hat die NFL noch keine Antwort drauf gefunden. Ähnlich wie es eben auch diese ganze Gehirnerschütterungsgeschichte ist. Ich glaube sogar, dass irgendwann der gesamte Sport daran im Prinzip oder Profisport in der Größe, wie es jetzt ist, scheitern könnte. So groß ist das Problem der Gehirnerschütterung im American Football und eben dann eben auch des Schmerzmittelmissbrauchs. Du hast seit Jahrzehnten im Prinzip Teamtrainers, also Doktoren, Teamärzte, die unfassbar viel Schmerzmittel pumpen. Du hast nur 16 Spiele in der Saison, eins jede Woche, und ich sag dir, ich habe sogar jede Woche als Owner von 5 unterschiedlichen NFL-Fantasy-Teams gucke ich echt immer drauf, wie kann der um Gottes Willen in einer Woche wieder spielen? Und das ist eben nicht nur der Fall bei irgendwelchen, also es hat zum Beispiel, einfaches Beispiel, LeSean McCoy, Running Back von den Buffalo Bills, hat sich letztes Wochenende an 2 unterschiedlichen Stellen den Finger ausgekugelt. Denselben Finger. Out. Und es wurde sofort genannt, er war noch nicht mal questionable für das Game. Er war day-to-day. Das heißt, er hat eine OP bekommen, hat den Finger operiert bekommen und es war sofort klar, wurde gesagt, nee, ist auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Da kannst du mir nicht erzählen, dass ein Running Back, der den Ball in der Hand hatte, da drauf gehauen bekommt, voll mit Schmerzmitteln ist. Und das wieder ein bisschen zurückzuführen auf die NBA-Diskussion. Ich glaube schon, dass da die Langzeiteffekte wesentlich negativer sind, wenn man irgendeine ein Schmerzmittel nimmt, als wenn man jetzt ein bisschen Weed raucht tatsächlich. Und das muss ich jetzt einfach mal so platt sagen. Momentan ist das noch auf der Liste der verbotenen Substanzen, sowohl in der NFL als auch in der NBA. Der Punkt, und da wo ich jetzt ein bisschen den Umkehrschluss sozusagen führen möchte zur NBA, ist, dass es einfach ein anderer Sport ist. Die NBA ist nur bedingt ein Kontaktsport. Die NBA ist meiner Ansicht nach viel mehr im Vergleich mit der NFL ein Leistungssport, der aufwendiger ist, was die Energie betrifft, der Kondition. Mehr abverlangt, was die Konditionen betrifft der Spieler. Und ich glaube ehrlich gesagt, oder ich weiß es nicht, ich bin kein Physician, und das hat zum Beispiel auch Earl Watson, der Coach von Phoenix, gesagt. Ich glaube nicht, dass so eine Aussage unbedingt der Trainer machen sollte, weil du da eben noch die physische Komponente oder psychische Komponente mit reinspielen lässt. Ich weiß nicht, ob da Missbrauch nicht vorgeschrieben ist. Ich möchte das niemand unterstellen, aber einige von euch werden im Zweifel schon auch mal einen Joint gesehen haben in ihrem Leben. Das kann ich halt eben auch heimmachen. Und der Rausch ist dann schon auch was, was einen vielleicht fasziniert. Und ich glaube, dass einige Leute dann eher das für den Rauch nehmen. Was ist, wenn sie dann einfach sagen können, ja gut, ich wollte nicht berauscht sein, sondern man wollte was gegen Schmerzen nehmen. Da gebe ich dir völlig recht. Allerdings muss man auch sagen, finde ich, ist das so ein bisschen, wie sagt man das denn, so eine... Mit zweierlei Maß messen. Ja, richtig, genau. Bevor ich jetzt irgendein Schimpfwort gesagt hätte, lieber so, mit zweierlei Maß gemessen. Denn auf der einen Seite steht diese Rule der NFL, dass es zu einer verbotenen Substanz gehört. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, schon in 11 Staaten in Amerika mittlerweile legal, Gras zu rauchen, vor allem aus Gesundheit oder medizinischen Gründen, wenn das verschrieben worden ist. Und auf der anderen Seite sagt man dann genau das, was du gerade angeführt hast, was ja auch richtig ist, naja, das wird dann auch missbraucht, dass die Leute halt ständig irgendwie high durch die Gegend rennen. Okay, aber auf der gleichen Seite machst du in jedem NFL-Stadion Werbung für Budweiser und so weiter und so fort und da sagt keiner, ja, aber was ist denn, wenn die Spieler besoffen zum Training kommen? Also bewusstseinsverändernde Substanzen ist ja genauso Alkohol, wie es auch Gras im Zweifel ist oder und ich glaube schon, dass damit zweierlei Maß gemessen wird und ich glaube auch, dass aufgrund der liberaleren Struktur, wer weiß, wie das jetzt in Zukunft in den USA wird, aber aktuell in manchen Staaten, dass, wie du schon sagst, die Diskussion dann noch ein bisschen größer werden wird, denn auf der einen Seite sind es unheimlich viele Werbegelder und eine unheimlich riesige Lobby, die hinter Alkohol steht, so wie früher hinter Zigaretten, wo gesagt wird, na, das ist schon okay, wir wissen, dass das gesundheitsschädlich ist, dass sich das high macht oder dass sich das besoffen macht oder wie auch immer, da ist das okay. Und auf der anderen Seite, wo keine Riesenlobby hintersteht, bei Gras, sagen die Leute halt, nee, also das kann ja wohl nicht sein, dann nimmt das hinterher einer nur, weil er high sein will und dann sind die hinterher high beim Spiel. Das ist irgendwie auch nicht so ganz richtig und mir ein bisschen zu einfach geführt, jedenfalls das, was die NFL so aktuell proklamiert, weil ich bin jetzt in der NFL nicht so tief drin wie du, aber ich finde, dass die Diskussion von der NFL immer sehr populistisch und oberflächlich geführt wird, anstatt sich wirklich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Absolut. Moralisch gebe ich dir einen Handshake. Hast du die Argumentation sozusagen gewonnen oder vernünftig geführt? Aber letztlich muss man sich halt vor Augen führen, das sind Unternehmen. Und die Commissioner, die diesen Unternehmen, die diesen Ligen vorstehen, Adam Silver für die NBA, müssen eine Entscheidung treffen, die sehr viel auf den Erfolg im Business oder den Business-Erfolg ihres Produkts eben Auswirkungen haben. Und ja, in dem total. Fall muss total. Man halt sagen, wieso, welche Gründe soll es geben, dass Adam Silver das legalisiert, damit, ich sag jetzt einfach mal, 5-10% aller NBA-Spieler halt dann anderweitig ihre Schmerzen irgendwie bekämpfen können. Währenddessen, weiß ich nicht, Zehntausende von Leuten vielleicht sagen, die noch ein bisschen anders gepolt sind, die eine andere Meinung zu diesem Thema haben, jetzt auch als wir zum Beispiel, aber wenn dann Steph Curry ja Marihuana raucht, wieso sollte ich meinem Sohn erlauben, dass der Poster aufhängt? Oder dann gehe ich lieber nicht mit ihm ins Stadion oder so, oder dann kaufe ich ihm auch kein Trikot. Das sind tatsächlich reale Verstehe ich. Ich weiß, dass es diese Diskussion gibt, aber dann sei doch als Adam Silver so straight und sagt, okay, dann gibt's auch ein absolutes Schnaps- und Alkoholverbot für die Spieler. Das ist doch genau das Gleiche. Dann sage ich doch als Unternehmen, pass mal auf, ich habe keinen Bock, dass ihr high seid und ich habe keinen Bock, dass ihr besoffen seid. Hinter der Alkoholschiene steckt aber so viel Kohle und so viele Sponsoren, dass das niemals irgendein League-Official machen würde. Wenn ich jetzt nur aus Interesse des Erfolgs meines Unternehmens, was dann mein Team oder meine Liga ist, handeln würde, würde ich doch sagen, weder high noch besoffen. Ja, aber meinst du nicht, dass, also ich, den Vergleich, ich verstehe das zwar mit dem Vergleich jetzt, was das Business betrifft mit dem Alkohol, aber was die Spieler betrifft, ich meine, kein Spieler würde besoffen oder bekifft dann eben zum Training oder zum Spiel kommen, jetzt nicht mehr im Jahre 2016, das sind jetzt nicht mehr die 80er, wieder kleiner Professional Tease für unsere Memory Lane Folge, ich glaube, dass da eher diese Drogentests, die gemacht werden, einfach nur im Zuge dieses Suchens nach Substance Abuse sind, was Performance Enhancing Drugs betrifft, also was eben wirklich die klassischen Dopingmittel betrifft. Und da nimmst du dann eben dann noch Kokain, LSD, chemische Drogen und eben Marihuana mit rein. Ich glaube jetzt nicht, dass das vergleichbar wäre mit Alkoholtests von irgendwelchen Sportlern, um zu gucken, ob sie irgendwie betrunken sind oder sowas. Ich kann dir garantieren, dass auch die Hälfte der Liga ab und zu besoffen irgendwie am Wochenende nach Hause torkelt. Aber es wird fast kein Spieler sich leisten können, regelmäßig besoffen irgendwie Basketball zu spielen. Nee, das nicht. Ich glaube auch, ich weiß nicht, in welchem Podcast ich das letzte Mal gehört habe. Da war irgendein, ich weiß nicht, ob es bei Vosch war mit irgendeinem League-Official oder irgendwas anderes, wo jemand auf jeden Fall so ein NBA-Insider gesagt hat, pass auf, auch zu dieser Diskussion, in der NBA musst du eigentlich schon 2 bis 3 Mal erwischt worden sein, damit du überhaupt eine Sperre für Marihuana kriegst. Mitch McGarry ist gesperrt worden für Marihuana, 2 Mal mittlerweile schon, und es hat 3 Mal Warnung gegeben. Vorher. Genau, und in der NFL ist es so eine One-Strike-Policy applies, du hast es einmal genommen, du wurdest einmal erwischt, dann wirst du direkt gesperrt, so wie ich das jetzt mitgekriegt habe, und die NBA ist da schon ein bisschen liberaler oder nachsichtiger, sagen wir mal, was das angeht, da musst du schon ein richtiger Trottel sein, weil ich sag mal so, wie oft hast du es gemacht, wenn du schon 3 Mal erwischt worden bist, dann sind hinter jedem Mal erwischt worden, sind 20 Mal, wo du nicht erwischt worden bist. Also wenn du jetzt hörst, dass irgendwie Larry Sanders damals oder Mitch McGarry zum 2. oder 3. Mal erwischt worden ist, dann stehen dahinter wahrscheinlich 30, 40 Mal oder was weiß ich, wo sein Trainer das nicht mitgekriegt hat oder ein Auge zugedrückt hat oder in eine andere Richtung geguckt hat, aber irgendwann wird es denen halt so bunt, und in der NFL ist das, glaube ich, noch ein bisschen restriktiver als in der NBA. Aber sei es drum, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde nämlich auch, dass Steve Kerr sich da vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat. Ich finde es total okay, wenn er sagt, für mich war das als Schmerztherapie ein legitimes Mittel, weil ich mich nicht mit Schmerzmitteln vollpumpen wollte, zumal das in Kalifornien sowieso legal ist. Das ist noch eine andere Frage, ob sich eine Liga über das Gesetz eines Staates oder Landes stellen kann, in dem, was die Leute dürfen und was nicht, aber das kann man vielleicht ein anderes Mal diskutieren. Dass er aber direkt eine Empfehlung an andere Spieler, andere Owner, andere Trainer und eine andere Liga, einen völlig anderen Sport abgibt, finde ich vielleicht auch ein bisschen zu weit drüber. Aber naja. Ja, aber cool, dass wir darüber gesprochen haben. Ich glaube, es ist relevant. Ja, finde ich auch. Dann sind wir auch für heute durch, glaube ich. Yes, sei noch mal ans Herz gelegt, dass wir letzte Woche die erste Episode von Memory Lane aufgenommen haben, also unsere Unter-der-Woche-Reihe sozusagen, wo wir uns Spieler, Spiele, Ereignisse oder sonst was vor allem aus der Vergangenheit rauspicken, was nicht so viel mit dem Tagesgeschäft zu tun hat. Für uns ganz cool, uns da irgendwie in andere Tage und Jahre oder Jahrzehnte nochmal reinzuwühlen und vielleicht euch auch mal nochmal ein paar Sachen in Erinnerung zu rufen. Wir werden jetzt gleich im Anschluss die zweite Folge aufnehmen. Wir verraten noch nicht, wir haben schon ein, zwei Teaser gegeben, um wen es genau gehen wird. Das hört ihr dann unter der Woche, aber bleibt da auf jeden Fall auch dran. Ist ein bisschen kurzweiliger, also so ein paar, das werden immer so zwischen einer Viertelstunde und 25 Minuten Pots, aber ich glaube auch ganz witzig. Ja. Yep. Habe ich was vergessen? Nein, alles drin. Cool. Dann hören wir uns unter der Woche. From Downtown.